Er sieht sie schon eine Weile näher kommen. Er rät, dass sie es ist. Nicht, dass er etwas gegen seine Schwester hätte, doch mit Elisa kommen immer Veränderungen. Sieh an! Das Bruderherz! Er fühlt sich müde, faul, ausgebrannt. Unter der letzten Palme rumfaulenzen. Verliebt in seine Cola rum, in den Bolero. So habe ich mir das gedacht. Und in das einlullende Rauschen der Wellen. Es gibt ein paar Wolken. Für meinen Geschmack zu wenige. Auf den letzten 100 Kilometern hierher hat mich die Sonne fast verbrannt. Martial, noch eine Cola rum. Der schönste Platz der Welt. Der zweitschönste. Der schönste liegt eine halbe Stunde weit von hier. Vor genau 6 Monaten, einer Woche und 2 Tagen hatte er einen Mann getötet. Das bedeutete nicht allzu viel, aber bei der Schießerei hatte eine verirrte Kugel einen 8-jährigen Jungen am Kopf getroffen. Was erzähl? Ich weiß nichts. Wirklich nichts. Da gibt's nichts zu erzählen. Ich arbeite für eine Fischereikooperative in Puerto Gallaba. Ungefähr 2 Kilometer von hier. Ich hab die Pläne für die Kanalisation gezeichnet. Ich faulenz herum. Bin der einsame Herr Ingenieur, Lonesome Cowboy, nur ohne Waffe. Ich bring niemanden um, bescheiß keinen, arbeite mit normalen Menschen, die mich morgens freundlich grüßen. Der Junge war nicht gestorben, aber für immer verkrüppelt. Er wünschte verzweifelt, dass der andere den Jungen getroffen hätte. Einmal war er sogar ins Krankenhaus gegangen, hatte ihn gesehen. Bandagiert, der Blick leer. In derselben Nacht ging er aus der Stadt fort, ohne zu wissen, wohin. Bist du gekommen, um auf mich aufzupassen? Oder um mich aus meiner Klausur herauszuholen? Es ärgert mich bereits, dass ich überhaupt gekommen bin. Immerhin. Hier kann man lesen. Musik hören. Sich sonnen. Und ich habe eine Woche Zeit, mir zu überlegen, ob ich dir erzählen soll, weshalb ich gekommen bin. Mexikanische Lebensläufe Nummer 1. Hector Velasco Arán, 35 Jahre alt. Eine Ex-Gattin, eine Ex-Geliebte, 2 Geschwister. Ingenieurstudium an der Universität von Mexico City. Eine Lizenz als Privatdetektiv, die ihm außer einem Glasauge und einem hinkenden Bein weder besondere Ehre noch Reichtümer eingebracht hat. Einen melierten Anzug, der eher nach einem Ethnologen als nach einem Detektiv aussieht. Und eine in einer Schachtel in seinem Büro in Mexico City aufbewahrte 38er Pistole. Also, Elisa, rück schon raus damit. Erinnerst du dich an Anna? Welche Anna? Anita. Das Waisenkind. Ach, die Rothaarige, die 3 Sprachen konnte. Genau die. Ja. Und an Luis Costa. Erinnerst du dich an den? Luis Costa? Nein, nein. Er war auch mit mir in der Oberschule. Jedenfalls, Anna und Luis haben geheiratet und sind in die Staaten, um gemeinsam dort Medizin zu studieren. Luis hatte noch 2 Brüder, die... Hatte? Jetzt warte doch. Eines Tages bekommt Luis einen Anruf und fährt Hals über Kopf nach Mexico City zurück. Dort stellt er fest, dass sein Vater seit 3 Tagen tot ist. Ach. Nichts Besonderes, ein Herzinfarkt. Aber jetzt kommt's. Am Tag der Beerdigung wird sein älterer Bruder im Wohnzimmer erschossen aufgefunden. Und der Jüngere sitzt daneben und hat den Verstand verloren. Er kennt nur eine detektivische Methode, sich in die fremde Geschichte hineinzuversetzen. Sich auch physisch in sie hineinzubegeben, bis die fremde Geschichte zur eigenen wird. Für die Polizei war das ein simpler Raubüberfall. Der ältere Bruder wurde getötet, weil er sich wehren wollte. Und der Jüngere, der alles mit ansehen musste, ist darüber irrsinnig geworden. Ja, was spricht denn gegen diese Version? Dass Louis inzwischen auch ermordet wurde. Anna, denkt er. Anita, die im Internat das Wörterbuch las. Sie hatte auch die beiden China-Romane von Malraux gelesen. Er erinnert sich, dass er sich mit Elisa in deren Zimmer einschloss, dass beide heimlich rauchten und zur Gitarre Lieder von John Baez sangen. Wer hat die Gitarre gespielt? Was? Damals. Ich war das. Anita konnte besser singen, aber wie kommst du denn jetzt darauf? Ach, so. Wie ist das mit Louis passiert? Tja, sie waren gerade wieder eine Woche in New York, als die Unterlagen vom Rechtsanwalt eintrafen. Bankauszüge und Nachlasspapiere. Sie fielen fast um vor Schreck. Louis' Vater hatte 3 Möbelgeschäfte besessen, war also durchaus wohlhabend, aber das hatten sie nicht erwartet. 70 Millionen Pesos in Wertpapieren. Etwa 7 Millionen auf einem privaten Konto. 25 auf einem anderen und dazu unzählige Grundstücke und Häuser. Ja. Einige Tage später wurde Louis in der Eingangshalle ihres Apartmenthauses erstochen. Mein Gott. Wo ist Anita jetzt? Warte, es ist noch nicht zu Ende. Also eines Abends ruft sie mich an und erzählt mir, dass ihr Rechtsanwalt gerade bei ihr war und sie unbedingt mit mir reden muss. Ich gehe ins Hotel und sie erzählt mir, dass der Anwalt ganz aufgeregt gewesen sei und ihr einfach so eröffnet habe, dass sie über ein paar Millionen verfügen könne. Wenn sie aber an das ganze Vermögen wolle, dann müsse sie mit Herrn Arturo Milga reden. Die Ratte? Ja, die Ratte. Dein Jugendfreund. Von wegen? Ich habe ihn einmal halbtot aus dem Gestrüpp gezogen, nachdem ihn Kommilitonen zusammengeschlagen hatten. Zu Recht übrigens. Aber was ist jetzt mit Anita? Sie wurde überfallen. Vergewaltigt. Es regnet. Es ist Ende Februar und es regnet. Er schlägt den Kragen seiner Jacke hoch und beginnt über Pfützen zu springen. Das ist die Stadt, die ihn erwartete. Es ist dieselbe Stadt wie immer. Er verschätzt sich bei einem Sprung und klatscht mitten in eine Pfütze. Er lächelt. Mexico City heißt ihn willkommen. Na, du siehst ja aus wie eine Bilderbuchkranke. Du bist also mein Detektiv, wer hätte das gedacht? Ich habe immer geglaubt, du wärst ein Dummkopf. Na, bloß weil du ein bisschen größer warst als ich. Als ich dich kennenlernte, war ich noch 1,70. Warum denn noch? Nach dem, was sie mir angetan haben, bin ich höchstens noch 1,50. Anita. Du wein doch nicht. Nicht weinen. Um sich auf eine Geschichte einzulassen, bedarf es der Neugier. Um sie aber zu Ende zu führen, müssen ihn alle Beteiligten an dieses Ende treiben. Hass muss sich ansammeln. Hass, der jetzt schon da ist. Setz dich, Dummkopf, setz dich hierher zu mir. Ja. Du bist der Einzige, dem ich es erzählen werde. Elisa habe ich fast nichts erzählt, ich konnte nicht. Vor 5 Tagen ist es passiert. Sie waren schon im Hotelzimmer, als ich kam. Kaum hatte ich die Türe geöffnet, packten sie mich. Es war dunkel, aber ich konnte sie sehen wegen der Straßenbeleuchtung. Einer zog mich an den Haaren ins Zimmer und schrie: Dreckshure, du wirst aus Mexiko verschwinden. Ein anderer... Sie waren zu dritt. So ein kleiner Stimmiger stand auf und schlug mich mit so einem Ding. Er steckte die Finger hinein. Mit so einem Ding schlug er mich ins Gesicht. Ich schrie, bis ich keine Luft mehr kriegte und keinen Ton mehr herausbrachte. Der mich an den Haaren gerissen hatte. Ein blonder, Gesicht voller Pickel. Warf mich auf den Boden und riss mir die Kleider runter und dann... Danach den Gürtel, die Strümpfe und einen Schuh an. Der kleine Stämmige und der Blonde schrien dauernd auf mich ein und der Dritte in so einem Zweireiher sagte die ganze Zeit über nichts. Dann hielt er mir plötzlich einen Haufen Blankopapier und einen Füller hin und sagte, unterschreib das oder du stirbst. Einfach so. Unterschreib das. Oder du stirbst. Ich unterschrieb mit einem anderen Namen. Ach. Aber nicht aus Tapferkeit, denk bloß das nicht. Ich hatte meine Unterschrift vergessen. Ich hatte vergessen, wer ich war. Dann telefonierte er und sagte nur erledigt. Und während er noch den Hörer in der Hand hielt, zog der kleine Stämmige ein Messer raus und stach mir in den Oberschenkel. Und ich musste wieder schreien. Und der Blonde knebelte mich mit einem Fetzen von meinem BH. Komm, Anita, es ist jetzt vorbei. Anita, es ist gut. Es ist jetzt vorbei. Nein. Doch. Doch. Es ist jetzt vorbei. In einer Woche kommst du hier raus. Und dann gehen wir tanzen. Du kannst doch gar nicht tanzen. Ich hab doch eine Woche Zeit, es zu lernen. Hector? Ich habe Angst. Warum gehst du nicht weg von hier? Wohin? In das Haus, in dem sie Louis erstochen haben? Und mit wem? Mit wem soll ich gehen? Wie viel Geld hast du? Der Anwalt hat mir 5 Millionen überwiesen. Gut. Dann stell mir einen Scheck über 50.000 Pesos aus. Wofür? Für deine Leibwächter. Ich werde dir Leibwächter besorgen. Und was verlangst du? Ich bin umsonst. Die Stadt nimmt man mit Augen und Füßen in sich auf. Er geht kreuz und quer durch Straßen und Parks, spaziert über müllübersäte Böschungen, springt über Kaktuszäune. Er trinkt in einem Laden Limonade und isst im Stehen 2 Tacos, kauft sich Zigaretten und 2 Kriminalromane von Chester Himes. Er ist sich nicht sicher, ob man Mexico City als Heimat betrachten kann. Aber wenn er überhaupt einen Ort zu Hause nennen könnte, dann ist es diese Stadt. Hören Sie zu, Senor Velasco Aran. Seit einer Woche schlafe ich schlecht. Dauernd schaue ich mich um, ob mir jemand folgt. Sie verstehen mich nicht. Ich will gar nicht, dass Sie was unternehmen. Ich will nur, dass Sie mir sagen, wer Ihnen den Auftrag gegeben hat und wie die Anweisungen genau lauteten, und zwar den genauen Wortlaut. Ich will nichts damit zu tun haben. Ich war Senor Costas Anwalt und der ist jetzt tot. Ich habe Senora Anita das Geld überwiesen und Punkt. Nur die Anweisung. Wer es war und was er gesagt hat. Mehr nicht. Und ich gehe ganz ruhig wieder raus, wo ich reingekommen bin. Was denn für Anweisungen? Sind Sie verrückt? Was spucken Sie mich an? Den Auftrag. Wer hat den Auftrag gegeben? Wovor haben Sie solche Angst? Zwei Männer waren hier, Senor. Sie drückten mir eine Pistole ins Gesicht und drohten. Die Ratte sagt, dass das Geld nicht der Kleinen gehört. Dass Senor Costa es nur verwahrt hat. Richten Sie ihr das aus. Tun Sie ihr 5 Millionen aufs Konto und lassen Sie vom Rest die Finger. Aber das habe ich Senora Anita schon alles gesagt. Was wollen Sie von mir? Packen Sie den ganzen Papierkram in eine Kiste und schicken Sie ihn an Viana und Partner. Sie sagten ja selbst, dass Sie nicht mehr der Anwalt der Familie Costa sind. Mexikanische Lebensläufe Nummer 2. Arturo Melga, genannt die Ratte. Ein Aufsteiger von ganz unten. Im Studium gescheitert, dafür stetig aufsteigend auf der Leiter des Politgangstertums. Während der 68er Bewegung Spitzel der Staatspartei. Studentenmeetings mit Hilfe von Schlägerbanden gesprengt, Kämpfer gegen Kommunismus und Amoral. Später im lukrativen Geschäft der Schutzgelderpressung und nebenbei im Drogenhandel. Verschaffte sich Zutritt zur Welt des Großgangstertums, Aufbau einer Art Stadtguerilla für die Polizei. Nach deren Zerschlagung mehrjähriger hochbezahlter Aufenthalt im Gefängnis. Ende der 70er, Entdeckung seiner Goldmine. Ich habe dich kommen lassen, weil ich mir sagte, dieser Velasco Arán, es muss doch dieser alte Kumpel von dir sein. Und er ist's. Wir werden uns gut verstehen, Maestro, setz dich doch. Sag diesem Mädchen, für das du arbeitest, dass das Geld nicht ihr gehört. Dass es weder dem Alten gehört hat, noch seinen Söhnen. Er hat es, wie könnte man sagen, er hat es nur verwahrt, nicht wahr? Schau, Maestro, wenn du Bankier wärst, würde das Geld deiner Sparer dir auch nicht gehören, nicht? Wir haben hier ihren Teil bereits gelassen. Ich glaube sogar mehr, als ihr zusteht. Aber gut, es soll eben eine Vergütung sein, sagen wir mal. Für die Dienste als Bankier, Maestro, sagen wir mal. Das haben wir jetzt mal gesagt. Und weiter, Milga? Also, das Weiter ist gestorben. Sie hat ihren Anteil und rührt den Rest nicht an. Darum werde ich mich kümmern. Sie wird keine Arbeit haben. Und die Toten? Was interessiert dich eigentlich? Das Geld oder die Toten? In Mexiko, Maestro, gibt es nur zweierlei. Entweder mein Geld oder meine Toten, die ich rächen will. So viele Tote schulden sie mir, so viele Tote mache ich ihnen und wir sind quitt fertig. Aber du, Maestro, was willst du von den Toten? Sind es deine? Nein. Und meine sind es auch nicht. Wer ist dafür verantwortlich? Nun, andere. Andere, die auch glauben, das Geld gehöre ihnen. Es gibt Leute, die glauben, wenn eine Bank bankrott macht, könnten alle Trauer tragen und auf Sparerwitwen machen. Du, Maestro, lässt die Finger davon. Es ist weder dein Geld, noch deine Alte, noch deine Bank, noch deine Toten. Meine auch nicht. Ich kümmere mich nur um das Geld, weil mich die Eigentümer dafür bezahlen. Und wen ziehe ich zur Rechenschaft? In Mexiko? Die Jungfrau von Guadalupe, wen denn sonst? Hören Sie, lassen Sie mich rekapitulieren, ob ich auch nichts vergessen habe. Senor Costa spielte also den Bankier für einen Haufen Schwarzgeld, das von jemand stammt, der Sie bezahlt. Sagen wir von Senor X. Nun gut. Senor Costa stirbt und Senor X will sein Geld. Die Söhne von Senor Costa sterben auch und Senor X will immer noch sein Geld. Denn ein Senior Z hat die Söhne Senior Costas umgebracht, weil auch er das Geld will. Und Sie wollen, dass die Witwe des letzten Sohnes von Senior Costa aus Mexiko verschwindet und das Geld in Ruhe lässt, woraus folgt, dass Sie für Senior X arbeiten. Es stellt sich jedoch heraus, dass auch die, die für Senior Z arbeiten, wollen, dass die Witwe verschwindet. Hör auf mit dem Quatsch, Ingenieur. Wir haben zusammen studiert und darum habe ich dich auf einen Schwatz eingeladen, um dir einen freundlichen Rat zu geben. Du lässt die Finger davon. Deine Klientin lässt die Finger davon. Punkt. Sie nimmt ihr Geld und alles ist in Ordnung. Und die Toten? Por Dios, welche Toten? Fernando! Ja, Chef? Du bringst mit Carlos zusammen den Ingenieur in die Stadt zurück. Ihr setzt ihn ab, wo er will. Danach erledigt ihr die Sache im Condesa-Viertel, genauso wie ich euch gesagt habe, ohne Extratouren. Es soll wie ein Unfall aussehen. Etwas fällt zufällig auf ihn runter. Oder ein Auto fährt ihn an. Oder sonst was. Aber passt auf. Bringt mir diesen blöden Romanschreiberling auf gar keinen Fall um. Ich will nur, dass ihr ihn für ein paar Tage aus dem Verkehr zieht. Mach keinen Blödsinn, ja? Klar, Chef. Geht in Ordnung. Alfonso! Mensch, ein Glück, dass du noch in der Redaktion bist. Du musst mir einen Gefallen tun, ganz dringend. Ich muss wissen, welcher Schriftsteller in der Condesa wohnt und vielleicht Ärger hat mit irgendwem, weil er irgendwas recherchiert oder so. Man fragt nicht so lange, ich erzähl's dir später. Ein Krimischreiber, ja, das könnte sein. Paco Ignacio, welche Straße? Egal, ich guck im Telefonbuch nach. Danke, adios. Mexikanische Lebensläufe Nummer 3, Paco Ignacio, Schriftsteller. Anfang 40, 78 Kilo schwer, ärgert sich, wenn man ihn dick nennt, weil er es noch nicht unwiderruflich ist. Größe 1,70, ordentliche Mähne, die ihm ständig in die Augen fällt, buschiger Schnurrbart, lange Nase, auf der eine Nickelbrille sitzt. Versteht sich als streitbarer Linker und engagierter Autor von Kriminalromanen. Sagt von sich selbst und grinst dabei, er habe viel Scheiß gemacht in seinem Leben, aber immer aus Leichtsinn, nie aus Profitsucht oder purer Schlechtigkeit. Jetzt bin ich also dran. Ist doch halb so wild, Paco. Ja, sagst du. Du bist gewarnt. Hm? Und ich kenne die Typen. Außerdem sollst du ja nur kurzfristig aus dem Verkehr gezogen werden. Die machen mich kalt. Ach, ja. Sie haben mitbekommen, hinter was ich derzeit her bin, und sie werden mich nicht weitermachen lassen. Heucher Biss für die Katz. Bleibe ich, hauen sie mich in die Pfanne. Na, so gesehen werden wir wohl beide in derselben Pfanne landen. Paco, Paco, Paco. Was hat die Ratte gegen dich? Es fing mit einem Zeitungsartikel an. Hm. In einem Sammelbecken des Abwasserkanals wurden 14 Tote gefunden. Ne? In Unterwäsche, von Schüssen durchsiebt, gefoltert. Nicht einer, nicht zwei. 14. In den Zeitungen stand der reinste Schwachsinn darüber. Doch dann lieferte ein Wäscheetikett den Hinweis. Einer trug kolumbianische Unterhosen. Da begann mich die Geschichte zu verfolgen. Hat ja genug Ärger, aber mich packte die Neugier, weil man einfach nicht glauben kann, dass sowas wahr sein darf. Auch wenn man es sich selbst jeden Tag vorbetete. Errette mich, Bruder, schütze mich vor dem Haufen Arschlöcher, die uns abmurksen wollen. Wahre mich vor dem Gesetz und seinen Hütern. Paco, du hast richtig Angst, hä? Tja, sag ich doch. Ja. Dann war da die Mama von einem der 14, eine einfache Frau. Ihr Sohn sei Taxifahrer gewesen, er habe nichts mit den anderen 13 zu tun gehabt. Ja. Er habe gearbeitet. Aber für wen hat er gearbeitet? Für ein paar nette Jungs, die das Taxi stundenweise gemietet hätten, ne? Hm. Ausländer? Ja. Aus Mexico City waren sie nicht. Möchtest du noch eine Kula? Oh ja, danke. Die Polizei erklärte, es handle sich um kolumbianische Guerilleros, die in Mexiko einen Streit ausgetragen hätten. Ausgerechnet. Ja, da wusste ich es. Die Bullen stecken dahinter. Und der Vizechef der Polizei, der Kommandant de Saavedra, ist der Hauptdrahtzieher. Woher willst du das wissen? Ach, da brauchst du nur gesehen zu haben. Ein Rubinring am Zeigefinger, ein Smaragd am Mittelfinger, einen verächtlichen Blick für das Menschengeschlecht im Allgemeinen und für die Mexikaner im Besonderen. Mir fehlte nur noch das Motiv. Aber das war nicht schwer zu finden. Kolumbianer-Drogen. Kokain. Saavedra hatte die Kerle geschnappt, sie umlegen lassen, die fette Beute behalten. Wie viel? 2, 10 oder 20? Ja. 20 Millionen. Ja. Aber was ist denn mit der Ratte? Ach, die ist mir in diesem Fall nicht begegnet. Hab keine Ahnung, was der in dem Ganzen soll. Ich weiß nur, dass er ein Absahner ist. Der arbeitet draußen für die drin. Ob die jetzt da sind? Moment mal. Unten steht der Schwarze dazu. Das sind sie. Sag mal, hast du Benzin? Benzin? Also, ja, für mein Feuerzeug, aber die Flasche ist schon halb leer. Na gut, aber das könnte reichen. Pass auf, lass das Licht hier brennen. Kann man das Haus auch auf einem anderen Weg verlassen als durch die Haustür? Nein. Oder warte, doch, warum nicht? Durch das Fenster bei Elias. Das geht auf eine Seitenstraße raus. Gut. Also los. Sobald ich die Typen aus dem Wagen gescheucht habe, kommst du dazu, okay? Ja, gut. Scheiße! Was ist das denn für eine Spannerei? Ihr könnt ja mal pusten. Mal sehen, ob das Feuer ausgeht. Der Ingenieur. Und ich dachte, Sie wären ein Mensch mit Manieren. Jetzt legt mal schön langsam eure Pistolen auf den Boden. Los! Drecksack! Sie ruinieren uns die Karre! Komm schon, Fernando, ich mein's ernst! Das wird unserem Boss aber gar nicht gefallen. Na bitte. Alle Achtung, Amigo. Hast du ein feines Feuerchen gelegt? Sehen Sie mal her, Senores. Das ist der Schreiber, hinter dem Sie her waren. Der kennt Sie jetzt. Der weiß auch, wer Ihnen die Befehle erteilt. Ihr könnt jetzt zur Ratte gehen und ihr ausrichten, dass die Sache geplatzt ist. Oh, schön liegen lassen, die Spielzeuge. Adios, amigos. Na, Dichter? Wie war ich? Also, nicht so gut wie im Roman. Aber das Feuerchen ums Auto herum war wirklich beeindruckend. Aha, kommt sich nutzlos vor. Zum ersten Mal seit langem zwickt ihn nicht die Neugier. Hatte keine Lust mehr, weiter zu forschen. Auch fehlt ihm die gehörige Portion Rache im Namen der Toten, der Lebenden oder einfach im Namen dessen, was dieses Land sein könnte. Da ist höchstens noch das Verlangen, die drei Vergewaltiger Anitas in Stücke zu reißen. Bloße Vollstrecke des Willens anderer Schweineteilchen in einer Schweinemaschinerie. Wie kommst du voran? Hast du etwas herausgefunden? Ja, eine Vermutung. Dein Schwiegervater hat wahrscheinlich für irgendjemand schmutziges Geld gewaschen. Wie bitte? Naja, es ist so gemeint. Pass auf. Angenommen, ein Senior X hat ihm Schwarzgelder gegeben und ihn gebeten, diese zu investieren. Auf diese Art verwandelt sich das illegale Vermögen in ein sauberes, anständiges. Verstehst du? Soll das heißen, er hat für Gangster gearbeitet? Ja, nicht so, wie du dir das vorstellst. Die Unterwelt hat ihr eigenes System. Die hätte Senior Costa dafür nicht gebraucht, nein. Es muss sich um jemanden handeln, der in der Öffentlichkeit steht. Der aufpassen muss, dass man nicht merkt, über welche Summen er verfügt. Und weil der sein Geld wiederhaben wollte? Nicht nur der. Nein, es sieht so aus, als ob auch noch ein anderer an das Geld ran will. Und du bist sozusagen zwischen die Fronten geraten. Hast du mit der Ratte gesprochen? Ja, hab ich. Er sagt, du sollst die 5 Millionen nehmen und verschwinden. Und Louis? Das hab ich ihn auch gefragt. Er sagte, dass die Toten eben tot wären. Aber das ist doch unglaublich. Können wir nicht zur Polizei gehen? Ich weiß nicht, was wir dort sollen. 76% der Verbrechen in dieser Stadt gehen auf das Konto der Polizei, laut Statistik. Und die Rate ist mit dem Vizechef der Kripo assoziiert, dem Kommandante Saavedra. Wer weiß, mit wem sonst noch. Bist du eigentlich sicher, dass es nicht Polizisten waren, die dich überfallen haben? Soll das etwa heißen, dass man in Mexiko nichts gegen diese Schweinereien unternehmen kann? Ich kann weitermachen. Willst du? Wenn du mir versprichst, dass du abreist, sobald du hier rauskommst, dann mache ich weiter. Du bist unglaublich. Hast du überhaupt eine Idee, wer dieser Senor X sein könnte? In der Metro ist mir vorhin ein Gedanke gekommen. Niemand rückt einfach so Millionen raus, auch wenn er noch so viel Vertrauen hat. Es muss etwas Solideres als eine Geschäftsbeziehung gewesen sein. Ich meine einen Verwandten, ein Pate, ein Bruder. Hector. Was ist denn? Der Name. Der Name. Welcher Name? Saavedra. Luis' Familienname war Costa Saavedra. Seine Mutter hieß mit Mädchennamen Saavedra. Sie hatte auch einen Bruder. Aber ich bin ihm nie begegnet. Auf dem Rückweg im Bus schlägt er die Zeitung auf. Und da, auf Seite 3, ist ein Foto von der Ratte. Den Kopf auf der Schreibtischplatte, darunter die Zeile: Arturo Melga ermordet in seinem Büro aufgefunden. Man hatte ihn nachts ermordet, kurz nach dem Gespräch mit Hector. Arme kleine Ratte. Er hatte geglaubt, er beherrsche das System. Und da kam das System und pustete ihm sein Hirn an die Wand. Sieh dir dieses Foto an, Paco. Und sag mir, wen du darauf erkennst. Zeig mal hier. Wie alt soll das Foto sein? 30 bis 35 Jahre. Mann, ich werd verrückt. Das hier? Der Schnieke, das ist Saavedra. Meine Güte, ich hätte ihn fast nicht erkannt. Wo hast du denn das Foto her? Halt dich fest. Dein Kommandante war der Schwager vom alten Costa. Mir scheint, dein Roman ist besser als meiner. Die Frage ist nur, woher kommt das viele Geld? Wem gehört es wirklich? Und wer hat Costas Söhne umgebracht? Warum fragst du das nicht, Saavedra? Warum fragst du ihn nicht für mich? Mann. Ich hätte gar nichts dagegen, dem System eins zu verpassen, aber nicht so, nicht wie im Western, allein gegen alle, verdammt. Ich will nicht den Schwanz einziehen. Hector, aber ich will nicht einfach so sterben, verstehst du? Solche Schlachten schlägt man nicht und gewinnt man nicht. Der Autor mit seiner Schreibmaschine gegen den Vize-Kripo-Chef und zigtausend Totschläger. Alle mit Pistolen, Gewehren, MGs, Kanonen, Bazookas und dem ganzen Scheißzeug. Lächerlich. Er kann keine Romane schreiben. Also drängt er sich in die von anderen hinein. Er allein gegen das System. Er, der einäugige, hinkende Detektiv. Er macht es knallhart. Er ist Mexikaner. Und er will nichts weiter als mitmischen und überleben. Wenn einer aus der Reinigung hier unten zu mir sagt, dass sie seinen Sohn aus dessen Klitsche rausgeschmissen haben und ihm die gesetzmäßige Abfindung nicht zahlen wollen, mag sein, dass ich dann hingehe und helfe. Und wenn ich die Wahrheit schreiben kann und jemand finde, der sie veröffentlicht, dann schreibe ich sie. Aber das hier ist Selbstmord. Und ich will leben. Allein gegen das System. Du sagst es. Ich habe Ingenieur studiert. Ich wollte Brücken bauen, Kathedralen, Entwässerungsanlagen. Geworden bin ich ein Arsch bei General Electric. Was willst du mir erzählen? Ich bin Detektiv, weil ich die Leute mag. Magst du nicht lieber Limone in die Cola? In der schönsten romantischen Tradition der 60er Jahre gehen an einem Nachmittag an dem es schon wieder zu regnen droht, eine grün gekleidete Rothaarige und ein Detektiv mit Koffer, Hand in Hand durch den Parque España. Der Park ist eine Oase der Ruhe. Doch sie wissen, dass schon die vorbeirasenden Kinder auf ihren Fahrrädern Kamikaze spielen. Dass sie an Eisverkäufern vorbeikommen, die potenzielle Vergewaltiger sind. An einem Streifenpolizisten, geborenen Leon, der seine Mama mit einem Spaten erschlagen hat. Und an der Mama von Sitting Bull, die, aus Armut zum Verkauf von Kürbiskernen verdammt, nachts Tränke für die Liebe und den Tod braut. Sie kommen an einem Pfingstrosenbusch vorbei, in dem sich ein halbes Dutzend afrikanischer Mörderbienen verbirgt. Hören einem zerstreuten Gitarrenspieler zu, der die ersten Noten der Anarchistenhymne Hijos del Pueblo zupft und von Bomben in vielen Farben träumt, und wenden sich dem Ausgang des Friede- und Ruhe ausstrahlenden Parks zu. Real sind die Verletzungen, deretwegen sie hinken. Real ist die Hand, die sie halten. Real ist der drohende Regen, als sie um 5:30 aus dem gefährlichen Park kommen. Wo kann ich meine Röntgenbilder aufhängen? Im Bad. Aha. Oder überm Bett. Ich wollte immer schon mal ein Röntgenbild neben meinem Bild von Klee haben. Ich habe meinen Plattenspieler gestern repariert. Möchtest du was Bestimmtes hören? Du hast nicht zufällig Forever Young von Joan Baez? Ach, du hast es bestimmt nicht. Doch, natürlich. Warum denn nicht? Sag mal, war das ernst gemeint mit den Röntgenbildern? Es ist eine Metapher, du Dummkopf. Naja, ich dachte ja nur, du bist doch Ärztin, oder? Ich bin noch nicht ganz mit dem Studium fertig. Es ist fast nicht zu glauben. Nichts passiert. Das Leben wird wieder Joan Baez. Das regnet. Mach dir lieber keine Illusionen, Anna. Wir sind noch mit dem Tod der Ratte und dem Krieg untereinander beschäftigt. Und wenn wir weitermachen, dann werden sie wieder über dich herfallen oder über mich. Diesen Abend sollen sie mich in Ruhe lassen. Ich hole uns was zu trinken, okay? Mhm. Hast du herausgefunden, woher mein Schwiegervater dieses Geld hatte? Ja. Wahrscheinlich hat sie es nicht ganz so zugetragen, wie ich es dir jetzt erzähle, aber ungefähr. Also, ein Ex-Polizist, Manuel Reyes, wurde vor einigen Jahren zum Bankräuber Nummer 1 in Mexiko. Er machte Überfälle rasch hintereinander, wollte sämtliche Rekorde brechen. Mindestens einen Überfall im Monat. Und immer zu dritt, mit ihm an der Spitze. Mit Reyes an der Spitze. Skrupellos. Erschossen Wachmänner, eine Sekretärin, Passanten. Und mit der Jagd auf Reyes wurde im August 77 der Vizechef der Polizei, Kommandante Saavedra, beauftragt. Reyes und der Kommandante haben sich natürlich schnell geeinigt, wie das in unserer Stadt so üblich ist. Und jetzt kam dein Schwiegervater Senior Costa ins Spiel. Aber wie konnte er ihn nur dazu überreden? Tja, was weiß ich. Der Anteil, den sie ihm boten, wird ihn schon überzeugt haben. Kannst du das denn beweisen? Ich habe mal eine Aufstellung gemacht, Anna. Schau dir mal diese Zahlen an. Und dann sag mir, ob das nicht aufgeht. Am 10. Dezember 77 überfällt die Reyes-Bande eine Bank in der Avenida Toluca, macht eine Beute von 2,5 Millionen Pesos. Am 13. Dezember kauft dein Schwiegervater 2 Boutiquen in der Zona Rosa für genau 2.375.000. Hier, am 17. Januar 78 Überfall auf eine Bank in Insurgentes. Beute 1,5 Millionen Pesos. Am 19. kauft Costa für 1.300.000 Gold in Münzen, legt sie in ein Banksafe und so weiter und so weiter und so weiter. Und niemand in der ganzen Familie wusste etwas davon. Hm. Vermutlich. Es hätte jahrelang so weitergehen können, wenn nicht 2 Pannen passiert wären. Erstens wurde Reyes durch einen übereifrigen kleinen Polizisten geschnappt. Und zweitens starb dein Schwiegervater im selben Monat. Die Reyes-Bande ohne Chef will wahrscheinlich verduften, die Moneten mitnehmen. Saavedra kommt aber an das Vermögen nicht ran. Er muss sie vertrösten. Inzwischen handelt es sich immerhin um 200 Millionen Pesos. Aber warum mussten sie Luis und seinen Bruder umbringen? Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Die Typen müssen durchgedreht sein. Wir brauchten ja deren Unterschriften, um an die Konten und Tresore ranzukommen. 2 Jahre läuft alles wie geschmiert, dann stirbt ihnen plötzlich der Bankier weg. Sie kommen nicht mehr an das Geld ran. Und was machen wir jetzt? Ja, wir müssen uns in Acht nehmen vor der Reyes-Bande und beten, dass Saavedra nicht weiß, dass wir seine Verwicklung in die Geschichte kennen. Du solltest dir überlegen, wie du das Geld möglichst schnell loswerden kannst. Loswerden? An wen denn? Ich weiß nicht. Spenden. An irgendeine Institution. Oder so. Ich habe schon mit Vajina gesprochen. Müssen wir denn alles so verdecken? Können wir damit nicht an die Öffentlichkeit? Es bringt gar nichts. Es gab in den Zeitungen schon Anschuldigungen gegen fast alle Polizeichefs von Mexico City, regelrechte Kampagnen. Passiert ist auf gar nichts. Absolut nichts. Stell dir mal vor, wir beide gehen morgen zur Staatsanwaltschaft und zeigen Saavedra an. Die würden blöd gucken, würden uns schallend auslachen. Am besten, wir verbarrikadieren deine Tür mit den Möbeln und verkriechen uns unter das Bett. Wir können uns doch auch auf das Bett verkriechen. Ach du Scheiße. Entschuldige. Anita! Was zum Teufel treibt er eigentlich? Leistet er Anita Beistand, weil man ihren Mann ermordet, sie zusammengeschlagen und vergewaltigt hat? Oder tut er sich selbst einen Gefallen und es ist ernst und die kleine Rothaarige hat ihn betört und er hat sie gern, will sie gern haben? Sie kommt aus dem Badezimmer zurück und hat außer einem Heftpflaster auf dem linken Bein und einer Bandage unter ihren Brüsten nichts an. Anna, was machst du? Ich habe in den Spiegel geschaut und mich gefragt, ob ich schon so weit bin. Verzeih mir, Anna. Ich bin doch ein Riesenschwein. Komm, leg dich ein bisschen hier hin und komm, ruh dich aus. Er will ins Wohnzimmer gehen, um dort in Einsamkeit Selbstkritik zu üben. Dummkopf? Ja? Hattest du mir nicht etwas versprochen? Das Klingeln an der Wohnungstür rettet ihn. Es müssen die beiden Catcher sein, die ihm inmitten seiner Skrupel eine Atempause gönnen. Oh. Ach, du Scheißkerl! Wo hast du denn Zu ihr! Nach Hause! Im Geiste ruft er Anita zu, sie soll das Schlafzimmer ja nicht verlassen. Ein fixes Kerlchen. Er weiß bereits, von wem die Rede ist. Verlieren wir also keine Zeit. Die Adresse. In welches Haus? Mistkerl. In Polanco. Das ist nicht wahr, da ist niemand. Wo hast du sie hingebracht? Mensch. Sieh mal, du Schlechter. Jetzt hast du ihm ein Auge ausgeschlagen. Das ist aus Glas. Setz es ihm wieder ein, damit er uns richtig sehen kann. Nein, nein, nein, nein. Was hat dir die Ratte über uns erzählt? Wer seid ihr denn überhaupt da? Sieh mal, wir wollen nur zwei Antworten. Wo ist sie und was hat dir die Ratte erzählt? Siehst du, zwei ganz simple Fragen. Steckt sie euch irgendwo hin? Verdammt! Okay, macht ihn fertig. Das war wohl für mich gedacht. Das war aber knapp, Boss, was? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Soll ich ihm das Genick brechen, Boss? Von mir aus, mach mit ihm, was du willst. Ei, Messer weg, mein Freund. Hector! Ich wollte kommen. Ich wollte kommen. Ich schwör's dir. Ich wollte kommen. Es ist gut, Anna. Ich wollte kommen. Beruhig dich. Es ist alles vorbei. Komm. Zieh dich an. Er hatte einmal bei einem ecuadorianischen Dichter gelesen, man könne auch aus Einsamkeit, aus Angst, aus Erschöpfung zum Mörder werden. Er ist nicht gerade stolz auf sich. Señor Velasco Aran? Ja? Kommandante Saavedra möchte mit Ihnen sprechen. Ich soll Sie zu ihm hinfahren. Mexikanische Lebensläufe Nummer 4. Kommandante Jacinto Saavedra. Ursprünglich Gebrauchtwarenhändler. Er verschob geklaute Autos, die ihm zwei Polizisten zulieferten. Und Liebhaber der Nutten von Guadalajara. Eines Tages nahmen ihn Freunde mit, um einem Typen eine Lektion zu erteilen. Und es gefiel ihm. Ihm gefiel der blutende, sabbernde Mann, der um Gnade winselte und am Boden herumkroch. Stadtbekannter Schläger, Leibwächter eines Gouverneurs, Kriminalpolizist, schließlich Bundespolizist. Dann wieder ein glücklicher Zufall. Bei einer chaotischen Schießerei konnten sich die Polizisten und Drogenhändler nicht über die Beute einig werden. Ihm fielen 3 Kilo Kokain in die Hände. Das öffnete ihm Tür und Tor und ermöglichte ihm eine enge Verbindung zum neuen Chef der Polizei, der ihn bald darauf zu seinem Stellvertreter ernannte. Erlauben Sie mir, Sie zu beglückwünschen. Entschuldigen Sie, ich muss mir beim Kampf irgendeinen Knochen gebrochen haben. Ja? Hätten Sie doch was gesagt? Man hätte das doch vorher behandeln lassen können. Das hier wäre doch nicht so dringend gewesen. Ich wollte nur sehr gerne den Mann... Aber setzen Sie sich doch. Danke. Ich bleibe lieber stehen. Wie Sie möchten. Wir waren monatelang hinter diesen Männern her. Es ist der Rest jener Bande, die unsere Banken heimgesucht hat. Und deren Boss bei uns... in Haft ist. Im Namen der Behörde und der Beamten, die mit diesem Fall betraut waren, möchte ich mich vor der Öffentlichkeit bei Ihnen für Ihre außergewöhnliche Zivilcourage bedanken. Er wird mich umbringen. Die Drecksau wird mich umbringen. Mein Gott. Kann ich irgendwas für dich tun? Bring mir 2 Aspirin und 1 Glas Milch. Hat Mama das nicht immer gesagt? Hector. Ich habe in Saavedras Augen meinen Tod gesehen. Elisa, lass mich hier ausruhen. Ich bin völlig fertig. Ich muss wieder auf die Beine kommen. Wo ist Anita jetzt? Ihr geht's gut. Sie ist bei meinem Hausverwalter. Angel und Aurora sind bei ihr. Ich bringe sie morgen zum Flughafen. Sie fährt für eine Weile nach Europa. Du solltest auch ein Flugzeug nehmen. Schwesterchen, ich bitte dich, geh schlafen. Ich muss das auf die Reihe kriegen, allein. Er schläft jetzt auch nicht. Er wälzt sich im Bett oder in einem Sessel und fürchtet, dass ihm alles zusammenkracht. Das Verbrechen wird ja nicht bestraft, sondern die Dummheit, sich dabei erwischen zu lassen. Das sind ihre Regeln. Und er verletzt die Regeln gerade. Er wartet, bis die kleine Rothaarige auf der Rolltreppe verschwindet. Dann treibt er sich so lange auf dem Flughafen herum, bis die Maschine der KLM abhebt. Er denkt darüber nach, dass das Ende immer abrupt kommt. Nur der Anfang entfaltet sich anmutig. Er geht nach Hause und lässt sich auf sein Bett fallen. Worauf wartet er? Das Geld ist blockiert. Anita in 10.000 Metern Höhe in Sicherheit. Er holt seine 38er hervor und überprüft das Magazin. Worauf wartet Saavedra noch? Ja? Er ist tot, Bruder. Hast du schon gehört? In den Nachrichten gerade eben. Wer ist tot? Beim Autounfall. Auf der Autobahn nach Querétaro. Ja, wer denn? Saavedra. Wer denn sonst? Was? Ja. Saavedra? Ja, aber auch der Schriftsteller. Beide. Sie sind zusammen umgekommen oder umgebracht worden. Ich weiß es nicht. Ein Zusammenstoß auf der Autobahn. Hector, hörst du mich? Warte mal einen Augenblick. Es klingelt. Bleib dran. Telegramm für Sie, Signor. Danke. Ein Telegramm. Telegramm? Von wem? Von wem? Von Paco Ignacio. Was? Paco, der Schriftsteller? Hector, sag doch was. Was steht denn da drin? Nur ein Satz. Ich habe ihm unsere Fragen gestellt. Paco. Sie kommen aus dem Friedhof von Dolores. Elisa hebt den Blick zum Himmel. 16 Tage zuvor hatte sie durch Palmwedel zum Himmel hinaufgeschaut. Einem anderen Himmel. Sieh mal, was für Wolken. Gleich wird es schütten. Scheißwolken sind das.